Gut, dann reden wir über die Konferenz zur planetaren Verteidigung. Das klingt ja cool. Gab's die eigentlich schon früher? Ich habe die irgendwie noch nie mitbekommen. Ja, die hat es tatsächlich schon einige Male gegeben. Für die genaue Nummer müsste ich dich jetzt anlügen, aber ich glaube, das war so die vierte oder so. Also ist die jährlich? Ich hab die irgendwie, die ging jetzt immer komplett an mir vorbei, was irgendwie komisch ist, weil ich auf dem Gebiet auch gearbeitet habe, aber. Ja, alle 2 Jahre. Aber ich glaube, die war früher nur in den Staaten. Ach Weil so, es ist okay. halt, ich meine, Planetary Defense, ja. Also da eigentlich insgeheim lachen da alle immer an dem Ja, Namen. es klingt so, als würde man da irgendwie gegen Aliens kämpfen oder sonst irgendwas so Man in Black mäßig, aber vermutlich ging's, ich habe jetzt gerade das Programm angeschaut, das geht eigentlich fast ausschließlich um Asteroiden. Also das sind wirklich, also Asteroiden sind die einzige Gefahr, gegen die hier verteidigt wird. Oder gab es auch noch Ja. andere Themen? Na, es ist völlig richtig. Also es ist Asteroidenabwehr ist das Hauptthema quasi, das da besprochen wird. Und es geht sogar so weit, dass selbst Kometen ausgeschlossen sind bei dieser Konferenz. Habe ich eigentlich keinen einzigen Vortrag über Kometen gesehen. Ich überlege gerade, was der Unterschied wäre in der Kometen- und Asteroidenabwehr. Bei Kometen ist ja eigentlich nur, dass man die Dinger vermutlich vorher nicht so gut kennt wie Asteroiden. Weil bei Kometen, entweder man kennt sie oder sie kommen halt einmal und dann nie wieder. Ist das der einzige Ja. Unterschied oder gibt es noch was anderes, warum man die irgendwie da extra behandeln sollte? Ja, hast du schon völlig richtig erfasst. Also das ist genau das Problem, dass man zum einen die quasi aus dem Nichts kommen sieht und zwar relativ schnell. Das heißt, man hat sehr wenig Vorwarnzeit. Bei den Asteroiden, wenn man die entdeckt und man kann da irgendwie vorausberechnen, wie lange die noch brauchen, bis sie auf die Erde einschlagen, hat man so im besten Fall ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte Zeit. Bei den Kometen kann das relativ rasch gehen, würde ich jetzt mal sagen. Kommt natürlich auf den Orbit drauf an. Und das zweite Problem ist, dass die Kometen, wenn sie ins innere Sonnensystem kommen, ja aktiv werden. Das heißt, die haben da so Jets, wie man jetzt bei Rosetta wunderschön gesehen hat. Und das macht natürlich die Bahnberechnung relativ schwierig. Das heißt, man kann da die Impact-Wahrscheinlichkeit gar nicht so gut vorhersagen wie bei den Asteroiden. Das heißt, da sagt man sich, da kann man eh nichts machen, die ignorieren wir einfach. Gemein gesagt, ja. Wie ist denn das Publikum da? Sind das Wissenschaftler oder irgendwelche lauter Militärs, die da rumlaufen? Ich war einmal bei einer Konferenz, da ging es um Asteroidenmüll, Weltraummüll und deren Behandlung und Abwehr. Und da waren ziemlich viele Militärleute dabei. War das da auch so oder waren das hauptsächlich Wissenschaftler? Ja, es waren eigentlich hauptsächlich Wissenschaftler. Ich glaube, dass die Militärleute da nicht direkt dran arbeiten, zumindest nicht öffentlich direkt dran arbeiten, wenn du weißt, was ich meine. Weil, also natürlich die ganze Nuklearschiene, die da zum Teil vorgeschlagen wird, das ist natürlich im Zuge von Wissenschaften oder Wissenschaftlern, die auch mit dem Militär in Kontakt stehen, würde ich jetzt mal sagen. Also gerade die Kollegen von Los Alamos oder Lawrence Livermore, die haben natürlich da schon feste Bindungen zum Militär, aber im Prinzip ist das völlig unabhängig. In dem Sinn, dass eigentlich die Konferenz nicht vom Militär gesponsert wird und auch nicht quasi im Dunstkreis des Militärs stattfindet. Ja, das hat die Europäische Weltraumagentur, die ESA, hat das gemacht, oder? Genau, völlig richtig. Die hat das heuer gehostet, sozusagen, um es auf gut Neudeutsch zu formulieren. Und im vorigen Jahr war das ja vor 2 Jahren war das in Flagstaff in Arizona, also auch in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, das hat damals die NASA veranstaltet. Und die ESA hat eben heuer das Steuer da übernommen. Okay, dann schauen wir mal ein bisschen was zum Inhalt. Warst du die komplette Zeit dort, oder? Ja, ich war während der ganzen Woche dort, ja. Okay, weil ich hab das Programm vor mir, habe geschaut, was da in den interessanten Vorträgen war. Gleich angefangen hat es mit einer Keynote. Chelyabinsk, are we ready for a recurrence? Also sind wir bereit, wenn das nochmal passiert? Sind wir bereit? Was kam da raus? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Es war nicht umsonst als Frage formuliert. Und also das Problem ist ja, dass Tscheljabinsk eigentlich ein sehr kleiner Gesteinsbrocken war. Ja? Also der war ja gerade mal so um die 20 Meter. Und die Sky-Coverage, also den Bereich des Himmels, den wir derzeit mit diesen Größenverhältnissen überwachen können, der ist halt nicht völlig komplett. Das heißt, wenn man Lehren daraus gezogen hat, dann, dass das wiederkommen kann und dass wir jetzt derzeit mit dem heutigen Stand nicht so gut darauf vorbereitet sind, dass wir wissen, was da genau auf uns zukommt. Natürlich verbessert sich die Lage ständig. Das heißt, es kommen neue Surveys, bessere Teleskope, auch bessere Teleskope im Weltraum dazu, die dann eventuell dazu führen können, dass wir ein bisschen besser überblicken können, was da genau auf uns zukommt in diesem Größenbereich. Aber zurzeit schaut es nicht sehr gut aus. Wäre das rein organisatorisch, technisch überhaupt machbar, quasi so ein Schutzschild zur Abwehr, sondern einfach nur ein Schutzschild, dass man quasi alles beobachtet, sagen wir mal alles über 20 Meter. Was für einen Aufwand müsste man treiben, wenn man wirklich alles über 20 Meter sehen will, was auf die Erde zukommt? Oder ist das sowieso illusorisch, sowas zu machen? Das ist auch eine exzellente Frage. Also eigentlich wäre es gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Man würde zunächst einmal ein Teleskop brauchen, das innerhalb der Erdumlaufbahn nach außen schaut. Weil da haben wir die größten Probleme. Also alles, was quasi von der Sonne verdeckt wird und von der Tagseite zu uns kommt, wie ja auch der Chelyabinsk-Bolide, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Den sieht man vielleicht irgendwie Jahre zuvor mal kurz, weil er ganz knapp bei der Erde vorbeifliegt und dann ist er aber mehr oder weniger immer von uns aus auf der Tagseite. Und wenn man da ein Teleskop quasi innerhalb des Erdorbits stationieren könnte, das rausschaut, dann würde man den zumindest, sagen wir mal, ein paar Wochen oder ein paar Tage zumindest vor dem Einschlag sehen. Ob das dann noch viel hilft, ist natürlich die Frage. Aber es wird schon gehen. Also den überhaupt zu entdecken, das wäre mal das erste Ziel. Und da gibt es auch Projekte, also Leute, die mit der WISE-Mission verbandelt sind, oder NEOCAM ist jetzt so ein Nachfolgeprojekt, das von den Kollegen von der NASA eingereicht wird. Die wollen da schon was machen, ja. Ich habe jetzt gerade hier den Teil durchgeschaut, wo es hier um Discovery, Tracking, Characterization geht, also halt irgendwie Entdeckung, Bahnbestimmung und Charakterisierung. Das ist nämlich eine Frage, die mir oft gestellt wird von Leuten, die irgendwo beim Blog oder bei der Bücher oder sonst irgendwas lesen. Die wollen immer gerne wissen, ob man vorhersagen kann, an welchem Ort der Erde was einschlagen wird und wenn ja, wie lang man das vorhersagen kann. Also meines Wissens nach, man kann mal wie so einen Korridor angeben, aber ansonsten halt nicht wirklich genau. Gibt es da irgendwie schon, was jetzt halt der Stand, den ich von vor 10 Jahren oder so was ich hatte, gibt es da schon irgendwelche neuen Methoden, neue Instrumente, wo man dann irgendwie genauer vorhersagen kann, auch wirklich in welcher Gegend das runterkommt oder ist das immer noch die Methoden zu ungenau? Ja, das war zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum wir so eine Art Übung veranstaltet haben, wo die Kollegen vom JPL nachgestellt haben, was denn passieren würde, wenn jetzt tatsächlich ein Asteroid entdeckt würde und der auf der Erde einschlagen könnte. Wie konkret lief das ab? Ist da welche Sirenen losgegangen bei euch oder wie habt ihr das gemacht? Nein, hat keine Sirene gegeben, aber es hat ein paar Press Releases gegeben, also natürlich Fake, nicht echte Press Releases, weil es war ja nicht wirklich so, sondern das war ja danach. Ich bin froh, dass sie nicht rausgekommen sind. Irgendwelche sich abgedruckt. Es wurde auch immer gewarnt, ja, das ist jetzt nicht real, ja, nehmen Sie das bloß nicht so wörtlich. Das, manchen Medien ist das egal. Ja, das stimmt natürlich. Aber sie haben zumindest bestens vorbereitet und auch so verkauft, dass man auch sicher sein konnte, dass das jetzt nicht missverstanden werden kann. Aber das war natürlich sehr interessant, weil also das hat angefangen, man hat jetzt einen Asteroiden entdeckt und der hat eine Einschlagswahrscheinlichkeit von, ich glaube, das war irgendwie ganz, ganz wenig, eins über 10.000 oder so in ein paar Jahren. Und das hat sich dann so sukzessive natürlich verschlimmert, weil das hätte ja ein Ernstfall werden sollen. Und man hat, glaube ich, den Einschlagskorridor schon von Anfang an gewusst, aber der war natürlich riesig. Also gleich nach den ersten Press Releases, die gesagt haben, es gibt diese Einschlagwahrscheinlichkeit, wurden schon Bilder hinzugeliefert mit diesem Einschlagskorridor, der sich mehr oder weniger über die halbe Erde erstreckt hat. Und da hat es auch dann schon die ersten Kritiken gegeben, dass wenn man eine Press Release macht, natürlich so ein Bild nicht so ideal ist, weil die Leute das natürlich missinterpretieren können. Die denken sich dann, ja, da kommt jetzt eine ganze Horde Asteroiden, die die halbe Erde platt machen, daher. Und das ist natürlich suboptimal, ja. Aber um deine Frage zu beantworten, also was später dann passiert ist, dass die Einschlagswahrscheinlichkeit nach oben ging und im selben Zuge die Genauigkeit der Vorhersage, wo denn das Ding einschlägt, reduziert wurde, also die Genauigkeit natürlich immer besser wurde. Aber selbst ein Jahr vor dem Einschlag war es immer noch ein Bereich, der einige Länder umfasst hat. Also das Ziel quasi des Asteroiden war Bangladesch. Und selbst ein Jahr vor dem Einschlag wusste man noch nicht genau, trifft das jetzt in Indien irgendwie ein Gebiet oder ist das irgendwie noch weiter Richtung Südosten möglich, dass der reinschlägt. Das war halt sozusagen der letzte Stand ein Jahr vor dem Impact. Und dann kurz vor dem Impact kann man es natürlich dann noch ein bisschen genauer sagen. Aber es ist doch also relativ unsicher, wenn du mich fragst. Ja, wenn man jetzt Leute evakuieren müsste, die dort wohnen, würde man es doch gerne etwas genauer wissen, aber das ist scheinbar mit den heutigen Methoden immer noch nicht möglich. Gut, das ist das, was ich mir ungefähr gedacht habe. Also wenn es jetzt, also ich habe mich dann auch in dieser Übung auch mit Abwehrmethoden beschäftigt oder ging es nur um den Ablauf, Beobachtung, Bahnbestimmung und so weiter? Also das war wirklich eine End-to-End-Übung und es war relativ lustig, weil es hatten auch Leute quasi verschiedene Rollen übernommen. Zum Beispiel hat es Leute gegeben, die halt die United Nations da mehr oder weniger simuliert haben, Leute, die für diese Länder direkt verantwortlich waren, Staatsoberhäupte, natürlich alles Wissenschaftler, deswegen hat das ja natürlich auch manchmal etwas humoristische Züge gehabt. Ich war zum Beispiel Teil der öffentlichen Bevölkerung. Ja. Also du musstest dann hysterisch rumlaufen, oder wie? Ja, in die Richtung war das dann gemeint. Also ich war zum Beispiel ein Bettler irgendwo in einer großen Stadt in Indien. Natürlich hat man da eine ganz andere Perspektive auf das Ganze. Ja, ich habe dann die Leute gefragt, wo mein Essen jetzt ist und dass mir Asteroiden völlig wurscht sind. Du hast auch wieder recht, ja. Und ich lese gerade hier, das ist ganz am Ende von den Vorträgen, hat Koschny von der ESA, den kennt man ja auch, taucht auch oft in den Medien auf, einen Vortrag gehalten, ein simulierter Asteroideneinschlag über der Deutsch-Schweizer Grenze. Ja, das war auch. Das klingt auch lustig. Mhm. Da war ja gerade kürzlich vor ein paar Wochen, gab es ja wie Meteor über der Deutsch-Schweizer Grenze, glaube ich, den man gesehen hat. Was wurde da simuliert? Also es war die Session 6, wo es um Public Education ging. Das war ja auch recht interessant. Also ging es da irgendwie eher um die Medienaufgaben oder? Also der Detlef hat da einen Vortrag drüber gehalten, dass sich halt nach diesem Event quasi die Schweizer und die deutschen Notfallbehörden mal kurz geschlossen haben. Und mal überlegt haben, was würden wir denn wirklich machen, wenn da ein Meteor irgendwo an der Grenze einschlagen würde. Und das war recht interessant. Also die haben da auch einen Notfallplan erstellt, was denn da zu tun wäre. Und das war ehrlich gesagt vorbildlich. Also es würde man sich wünschen, dass das national und international vor allem überall so funktionieren würde. Ich glaube, die Übung, die beiden Nationen gemacht haben, war sehr lehrreich für alle Beteiligten. Und würde man sich wünschen, dass das überall so ablaufen würde. Gibt's eigentlich, also das ist auch immer was, was ich öfter mal gefragt werde, was ich auch noch nicht hundertprozentig in allen Fällen rausgefunden habe. Gibt's offizielle Notfallpläne für Asteroideneinschläge? Also ich glaube, die USA haben sowas. Haben die EU irgendwie sowas oder europäischen Länder? Oder gibt es nämlich, abgesehen von irgendwie wissenschaftlichen Vereinigungen wie die ESA oder sowas, gibt's da politische Pläne oder wartet man einfach ab und ignoriert das? Ja, das mit dem Sit and Pray, das hat ja nicht so gut funktioniert in der Vergangenheit. Es gibt jetzt seit nicht allzu langer Zeit aber internationale Gremien, die UN und die UNESCO und die UNO beraten. Und zwar nennen sich die Same Page und IWAN, wobei das irgendwie so IWAN ist. IAWN. Also eigentlich müsste man Jorn sagen, aber das mag irgendwie niemand, diese Spitznamen. Und die sind eigentlich dafür zuständig, dass wenn tatsächlich ein Einschlag möglich wäre, dass die Nationen, die davon betroffen sind, mehr oder weniger unterstützen und dass die überhaupt einmal die Öffentlichkeit informieren und zumindest mal die wenn nicht die gesamte Öffentlichkeit, dann zumindest mal die Nationen und die Staatsführung von der Nationen, die da betroffen ist. Also das ist eingerichtet, das gibt's aber noch nicht so lange und die Anlauffrist, bis das wirklich läuft, könnte noch ein paar Jahre dauern. Allerdings hat sich jetzt mal die internationale Community dazu durchgerungen, solche Institutionen ins Leben zu rufen. Ich glaube, eine ist sogar irgendwie ein Bestandteil der UNCOPUS, wenn mich nicht das antworten. Sind die, die in Wien sitzen, oder? Dieser United Nation, ich vergesse mal, wie die Abkürzung heißt, irgendwas für Weltraumaffären oder Weltraumrecht oder so irgendwas der Art. Genau, das sind die. Gab's was Neues von den diversen Asteroidenmissionen? Also es gab ja sowohl irgendwie, ich glaube, Europa hat irgendwas geplant, diese AIDA Dark Mission, und die NASA hatten ihr Asteroid Retrieval Mission. Gab's da Updates oder neue konkrete Pläne, was gemacht werden soll? Ja, gab's einiges Neues. Das mit den AIDA Dark Missionen und AIM natürlich, das ist ja eine ganz interessante Sache. Also da möchte man ein Raumschiff auf ein unbemanntes Raumschiff natürlich auf einen Doppelasteroiden schießen und somit quasi mal zu testen, ob von europäischer Seite das und amerikanischer Seite das klaglos möglich ist. Es hat mal schon eine Mission gegeben zu einem Kometen, die hat Deep Impact geheißen, wo man ja schon mal einen Kometen beschossen hat. Also man hat quasi gezeigt, große Himmelskörper, relativ große Himmelskörper, also man kann man treffen. Aber bei Asteroiden so im 100 Meter Bereich ist man sich da gar nicht so sicher. Und deswegen machen eben da die ESA und die NASA gemeinsame Sache und sehen sich mal an, ob man so einen Asteroiden der Größenordnung von einigen 100 Metern auch treffen könnte. Und man fliegt zu einem Binärasteroiden, also einem Doppelasteroiden, quasi ein Asteroid mit einem kleinen Mond herum, weil das erstens wissenschaftlich sehr reizvoll ist. Über die weiß man nämlich noch gar nicht so viel, wie die entstehen und was da genau passiert. Und das ist irgendwie die europäische Seite, dass man da einen Observer Spacecraft, also einen Beobachter quasi hinschickt. Und der Mehrwert von der Planetary Defense Seite wird dann von der NASA geliefert. Die haben nämlich, die entwickeln so einen Impactor, der heißt dann DART, was auch sehr lustig ist eigentlich, der dann auf diesen Mond zufliegt, drauf einschlägt. Und das europäische Raumfahrzeug wird dann messen, was sich da genau abspielt in den Binärasteroiden, ob sich da die gegenseitige Umlaufbahn ändert, ob sich die Umlaufbahn um die Sonne ändert. Das ist ganz interessant. Da hat es auch einige Neuigkeiten gegeben, also dass das jetzt da auch in Phase A, in Phase A Studies übernommen wird, sprich, dass das wirklich gezielt verfolgt wird von der ESA und von der NASA gemeinsam, dass man da was auf die Füße stellt und dass da auch Geld investiert wird. Natürlich ist es noch nicht fix, ob das tatsächlich dann gestartet wird, aber die Leute bemühen sich jetzt mal, dass sie da ein vernünftiges Mission-Konzept zusammenbauen. Also das war mal von der ESA, von der ESA und NASA AIDA und DART und AIM Missionsseite. Und deine zweite Frage war ja bezüglich dieser NASA-Mission, die ARM, diese Asteroid Retrieval Mission. Genau. Ja, das war ja von vornherein eine recht interessante Sache. Also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also die ersten Pressemitteilungen, die ich da gesehen habe, die haben mir eher ein Schmunzeln. Ja, das war das irgendwie, wo sie mit diesem komischen Weltraumsack den Asteroiden einsammeln und dann irgendwie zum Mond schleppen, glaube ich. Das war der ursprüngliche Plan, wo ich das erste Mal davon gehört habe. Genau, ja. Also da sind sie irgendwie dann zum Präsidenten gegangen und haben ihm das offensichtlich schmackhaft gemacht, weil die hatten da seinen Support. Und das klingt aber sehr komisch, weil das auch echt schwierig, technisch, nicht nur technisch schwierig, sondern auch von der wissenschaftlichen Seite her schwierig zu rechtfertigen ist, warum man das denn machen sollte. Ach, das könnte ich schon rechtfertigen. Wenn man da irgendwie schon einen Asteroid hat, dann in der Nähe der Erde, den man da wirklich so Privatasteroid zum drauf landen, zum Untersuchen, irgendwie auseinandernehmen. Ich meine, dann muss man nicht immer irgendwie warten, bis die Dinge vorbeikommen oder irgendwie ewig lang hinfliegen, dann haben wir so einen Asteroid vor der Haustür zum Untersuchen. Also das fände ich schon cool. Ja, also ich weiß nicht, weil das Problem ist natürlich, man kann das nicht mit so recht großen Asteroiden machen. Also der Asteroid wäre dann wahrscheinlich sogar zu klein, um drauf zu landen. Ja, aber zumindest hätte man dann, ich glaube, selbst wenn er nur ein paar Meter Durchmesser hätte, hätte man wahrscheinlich mehr Asteroidenmaterial, als wir in der gesamten Geschichte der Menschen dann Meteoriten aufgesammelt haben. Insgesamt, das stimmt, hast du recht. Das Problem ist nur, dass durch den Transport natürlich auch die Oberfläche völlig zerstört würde, wenn man das in einem Tag ist. Okay, so das habe ich nicht bedacht, dass der Art Transport, also das würde dann wirklich das Material beeinträchtigen. Ja, richtig. Also okay. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt gewesen, dass das zwar nett ist, aber wie du schon gesagt hast, man hat die Meteoriten auch. Das heißt, das was innen drin ist in den Asteroiden, das kennt man ja mehr oder weniger zumindest von den Meteoritenstudien schon recht gut. Und was halt wirklich interessant wäre, wäre eben, was sich da auf der Oberfläche oder knapp unterhalb der Oberfläche abspielt. Und das wäre eben völlig zerstört worden. Von der Seite her war es wissenschaftlich natürlich schwierig. Aber was natürlich der Hauptgrund war, ist, dass man da Astronauten drauf angesetzt hätte und die halt mehr oder weniger dann die Untersuchungen vor Ort hätten vornehmen können. Und das wäre sozusagen der nächste Schritt gewesen in Richtung Mars, was für mich auch nicht so logisch geklungen hat. Aber ja, sei es drum. Also die ersten Pressemeldungen waren etwas merkwürdig in diese Richtung. Aber jetzt haben sie ja eigentlich ein recht interessantes Konzept daraus gemacht. Und zwar, was sie machen wollen, ist, sie fliegen jetzt zu einem größeren Asteroiden hin, schnappen sich einen Gesteinsbrocken auf diesem größeren Asteroiden, den versuchen sie da aus dem Asteroiden herauszuziehen und quasi dann von dem Asteroiden loszulösen. Das ist dann das Ding, das zurücktransportiert wird. Auf die Erde oder in eine Umlaufbahn? In eine Umlaufbahn, ich glaube irgendwo in einen Lagrange-Punkt zwischen Erde und Mond, wenn mich nicht alles täuscht. Und was aber cool ist, ist, sie fahren nicht einfach hin, schnappen sich das Ding und kommen wieder zurück, sondern sie möchten auch noch gleichzeitig versuchen, wenn sie den Felsbrocken dann haben, dass sie eine Gravity Tractor Demonstrationsmission daraus machen. Ach, das war das hier, dieses von N, wie auch immer, N Faber, Mission Design for a Gravity Tractor Demonstration Mission? Das war quasi ein klassischer Vorbau zu dem, was die Leute von ARM vorgehabt hätten. Und zwar funktioniert das so, du hast ein Raumschiff und wenn das dann schwer genug ist, dann gibt es quasi eine gegenseitige, weil es gibt immer eine gegenseitige Anziehung zwischen dem Raumfahrzeug und dem Asteroiden, aber wenn das Raumschiff schwer genug ist, dann könnte die Anziehung groß genug sein, dass man auch wirklich den Asteroiden quasi abschleppen kann, ohne Tauseil, nur mit Gravitation. Und natürlich ist es meistens sehr teuer, weil ein schweres Raumschiff irgendwo raufzuschießen, das kostet unendlich viel Geld. Aber wenn man ein leichtes Raumschiff raufschießt, das schwer macht, indem man einen Asteroiden von der Oberfläche eines anderen Asteroiden schnappt, dann hätte man quasi einen sehr potenten Gravity Tractor. Das ist eine coole Idee eigentlich. Ja, das finde ich auch. Das ist echt eine coole Idee. Also die Leute haben sich ein komisches Konzept genommen und haben da wirklich was Cooles draus gebastelt. Das ist dieser Arm, ist ziemlich fix, dass die losfliegt, oder? Ja, noch hat sie den Support vom Präsidenten. Ich weiß nicht, ob der Kongress da schon abgestimmt hat drüber. Na gut, der Präsident, der gibt's ja nicht mehr lange, den aktuellen. Das stimmt, ja. Ja. Aber ja, also man wird sehen, was daraus wird. Aber es ist jetzt cool, muss ich sagen. Also ja, das finde ich auch eine gute Idee. Ich sehe doch jede Menge andere Abwehrmethoden. Ich frage mal, was ist denn welche Methode hältst du am vielversprechendsten? Also wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, es kommt irgendwie jetzt kein so Dinosaurier-Killer, sondern irgendwie, sagen wir mal, 300 Kilometer Brocken wie Apophis mit 10 Jahren Vorwandzeit. Welche Methode wär deine der favorisierte Methode? Ja, also mit den 300 Metern, und es kommt immer darauf an, wie lange man Zeit hat, dass man irgendwie da was macht. Üblicherweise ist es so, dass die Leute sagen, mit sehr kurzer Vorwarnzeit hat man nicht sehr viele Optionen. Da kann man entweder nochmal versuchen, das mit mehreren Kinetic Impactors zu machen, sprich einfach mehrere unbemannte Raumfahrzeuge da drauf zu schießen und hoffen, dass das ausreicht, dass der irgendwie nicht zu uns runterkommt. Grundsätzlich gibt es ja mehr oder weniger zwei verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist, man schaut, dass man den Asteroiden zerlegt. Das ist sozusagen die letztmögliche Variante, um Einschlagschäden zu minimieren. Das ist aber sehr umstritten. Ist auch egal, wie man es macht, ob man das macht eben durch so kinetische Impacts, die quasi den Asteroiden da zerrütteln, oder ob man das mit einem, keine Ahnung, irgendeinem anderen, zum Teil nuklearen Sprengsatz macht. Ist umstritten deswegen, weil nicht klar ist, ob man den Asteroiden so fein zerstäuben kann, dass da wirklich nichts mehr runterkommt. Und das Letzte, was man gern hätte, ist natürlich, dass man den Asteroiden nur zum Teil zerlegt und dann eine riesengroße Wolke an fast gleich großen Asteroiden hat, die dann noch dazu radioaktiv verstrahlt sind und die kommen dann auf die Erde runter. Also das möchte man auf jeden Fall vermeiden. Du musst das so machen wie deinem Kinofilm, du musst das in zwei Hälften machen, die links und rechts vorbeifliegen an der Erde. Ja, das ist leider nicht wirklich realistisch. Das wird nicht so gut funktionieren. Also das mit dem quasi Zerlegen und Zerstäuben, das funktioniert, also weiß man nicht genau, wie das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. Deswegen ist Ablenken meistens noch die sichere Sache. Und da muss ich sagen, ist natürlich mit nuklearer Ablenkung ist auch schwierig, weil das politisch einfach unendlich schwierig ist. Ja? Also wer würde das denn machen und würden da die anderen Nationen einfach zuschauen? Also das ist einfach quasi in der Praxis auch sehr, sehr schwierig umzusetzen, obwohl alle immer sagen, ja, das wäre die Notfalloption, aber in Wirklichkeit, also in der Realität, die wir jetzt haben, würde ich das eher nicht sagen. Ja, also was mir am liebsten wäre oder was ich für den sinnvollsten Abwehrmechanismus halte, ist eben kinetischer Impact. Das heißt, man sendet ein unbemanntes Raumschiff, das schlägt auf den Asteroiden irgendwo ein und der Impuls, der da übertragen wird, der lenkt den Asteroiden ab. Das kann man auch mehrere Male probieren hintereinander, wenn man den Asteroiden gut genug kennt, dass man weiß, dass das nicht zu irgendwelchen Zerrüttelungen führt. Und das funktioniert relativ gut. Das war übrigens auch die Methode, die vorgeschlagen wurde in unserer Übung. War das eine ganz klassische Raumsonde oder gibt ja verschiedene Variationen davon? Ich habe irgendwo eine gelesen, dass man quasi so eine Raumschiff nimmt und das dann mit einem Sonnensegel auf Geschwindigkeit bringt, genau irgendwie gegengleich umlaufen lässt wie den Asteroid und dann halt mit möglichst hoher Geschwindigkeit draufkrachen lässt. Das wäre natürlich die optimale Lösung, weil da kann man sehr, sehr hohe Unterschiede in den Geschwindigkeiten und sehr, sehr hohe sehr, sehr hohe Änderungen in der Geschwindigkeit des Asteroiden erzielen. Man muss nur aufpassen, man kann das nicht beliebig hoch werden lassen. Also das wird theoretisch mit dem Sonnensegel eine gute Idee sein, aber wenn man zu viel Energie da reinsteckt in diesen Impact, dann kann es sein, dass man den Asteroiden zerlegt, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Also man muss das sehr genau abschätzen, wie stark ist das Material vom Asteroiden, wie viel Impuls kann ich dem wirklich geben, ohne den quasi zu fragmentieren. Und deswegen sind diese Sonnensegel-Missionen zwar sehr interessant, aber die brauchen irrsinnig lange, bis das diese Geschwindigkeit erreicht wird und bis das Delta V quasi das da dafür notwendig ist, erreicht wird. Und das Zweite ist eben, wenn sie das dann einmal erreicht haben, dann haben sie so viel einen so großen Geschwindigkeitsunterschied, dass die kinetische Energie durch den Impact eventuell zur Zerstörung des Asteroiden führen würde. Und da ist man eben nicht sicher, dass das eine gute Idee ist. Das heißt, also man wird dann vermutlich konventionell hinfliegen, beziehungsweise wird jetzt, wenn man das jetzt irgendwie, zumindest AIDA wird das dann mal testen, wie man sowas konkret macht. Also, genau, aber das, ich nehme an, gab es irgendwelche neuen vorgeschlagenen Missionen? Meine, AIDA und ARM sind ja jetzt schon recht weit fortgeschritten. Gab es irgendwas ganz Neues, was geplant wird in Sachen Asteroidenabwehr-Testmissionen? Eine neue hypothetische Mission wäre zum Beispiel, dass man zu einem bekannten Asteroiden hinfliegt und bei dem einfach nicht in der Mitte aufschlägt, sondern irgendwo am Rand und dadurch die Rotation von diesem Asteroiden ändert. Das klingt zunächst ein bisschen komisch, weil das ist ja eigentlich gar nicht das, was man machen möchte. Man möchte ja wirklich die Umlaufbahn des Asteroiden ändern und nicht dessen Rotation. Allerdings ist es so, dass man, wenn man die Rotation ändern würde, man auch sehr, sehr viele ähnliche Problemstellungen hat, die eben eine Deflektion oder eine Ablenkung des Asteroiden auch benötigen. Also zum Beispiel, man muss irgendwie gezielt auf den Asteroid einschlagen, man muss erstmal hinkommen. Und diese Spin-Up-Mission hätte den riesen Vorteil, dass sie sehr, sehr kostengünstig ist. Also das ist präsentiert worden von einer Kollegin vom DLR, die hat da quasi Tipps drauf, wie man so schön sagt. Die hat sich das ausgedacht. Und das ist, finde ich eigentlich sehr interessant auch. Es wäre ein sehr interessanter Ansatz, sehr, sehr billig, weil man bräuchte kein Observer Spacecraft, also niemand, der sich das anschaut. Man könnte das von der Erde aus leicht messen, wieder die Umlauf, also die Spinperiode, die Rotationsperiode von dem Asteroiden geändert würde. Und man lernt auch relativ viel davon. Also gerade die Sachen, die man sonst sehr, sehr schwer abschätzen kann im Labor. Zum Beispiel ist es ja so, wenn man am Asteroiden aufschlägt mit so einem kinetischen Impaktor, dann schlägt er einen riesengroßen Krater oder zumindest einen großen Krater in den Asteroiden. Und das Material, das da weggeschleudert wird, das ist sehr, sehr signifikant, weil das produziert noch einmal, mindestens noch einmal so viel Impuls wie das Raumschiff selbst. Mhm. Und das muss man eben ganz genau abschätzen, wie viel Material da jetzt ausgehoben wird und welche Richtung das Material quasi vom Asteroiden weggeschleudert wird, weil das kann alles den Pfad des Asteroiden später ändern. Kann man das abschätzen oder? Ja, das ist eben jetzt die Frage. Also das wird in Laborexperimenten zum Teil gemacht, ist aber sehr, sehr schwierig, weil natürlich die Bedingungen auf der Erde nicht denen im Weltraum entsprechen. Das heißt, man weiß nicht, ob man das richtige Material hat, man weiß nicht, was diese Low-Gravity-Regime mit diesen Partikeln macht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das wirklich mal in der Praxis ausprobiert, wie das wirklich funktioniert und ob die Vorstellungen, die man da so hat, ob die auch tatsächlich mit der Realität übereinstimmen. Kann man nicht vielleicht sogar doch, also wenn man jetzt die Rotationsgeschwindigkeit von dem Asteroid verändert, theoretisch wird man da ja auch über den Jakobski-Effekt, vielleicht kann man sogar die Bahn verändern, also die Geschwindigkeit um, die normale ist, die normale Geschwindigkeit. Also vielleicht kann man da doch irgendwie die Bahn ändern, indem man die Rotation ändert, oder ist das zu um die Ecke gedacht? Na, hast du völlig recht. Mit dem Jakobski-Effekt ist es etwas schwierig, weil die Änderung der Rotation bei diesem Asteroiden, also Itokawa wäre der Asteroid gewesen, der schon mal besucht wurde und der da quasi als Ziel in Frage kommt, schaut auch aus irgendwie so ein bisschen wie eine große Kartoffel. Was natürlich super ist, weil da hat man eine lange Achse quasi, wo man dann die Rotation da leicht ändern kann. Aber die Änderung dieser Rotation wäre eben sehr, sehr gering. Also die wäre vielleicht 5 bis 10 Minuten bei einer Rotationsperiode von 12 Stunden. Das heißt, für den Jakobski-Effekt ändert sich da nicht sehr viel. Was natürlich super interessant wäre, ist, dass man sich den Yorke-Effekt ansieht, wenn die Oberfläche etwas ändert. Also, Entschuldigung, kurz, wie wir jetzt so fachsimpeln, Jakobski-Effekt ist das Dingens, wo, wenn der Asteroid rotiert und unterschiedlich stark aufgeheizt wird und die Wärme unterschiedlich stark asymmetrisch abgegeben wird, dann ändert sich die Bahn des Asteroids. Also man kann durch die Beeinflussung der Wärmeabstrahlfähigkeit in Kombination mit der Rotation die Bahn von dem Asteroid ändern. Und der Yorke-Effekt ist das, also da ändert sich durch diese unterschiedliche Wärmeabstrahlung ändert sich die Rotationsgeschwindigkeit des Asteroid. Und wenn du mir jetzt alle 4 Namen aufzählen kannst, die den Yorke-Effekt machen, zeige ich dir beim nächsten Treffen ein Bier. das ist fies. Ja, nein, kann ich ehrlich gesagt nicht. Also Jakobski, dann ist einer irgendwie irgendeiner O irgendwas. Oh, irgendwas, genau, richtig. Und dann gibt's einen, mehr kriege ich auch nicht mehr zusammen. Irgendein Pad, irgendwas, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. 4 ganz komplizierte Namen, Wissenschaftler haben den Yorke-Effekt anscheinend sich ausgedacht. O'Keen heißt der, glaube ich. Ist egal. Ja, also der Yorke-Effekt, du warst beim Yorke-Effekt. Ja, genau. Und dass man eventuell durch diesen Spin-Up, den wir da quasi dann produzieren würden, dass man da bessere Schätzungen für den Yorke-Effekt erzielen könnte, weil natürlich durch diesen Spin-Up neue Anfangsbedingungen gesetzt werden würden, wo man wirklich dann weiß mit Sicherheit, wie diese Periode jetzt ausschaut und auch ganz genau das messen würde, sondern weil man auch quasi von vorher etwas die Oberfläche und die Zusammensetzung des Asteroiden lokal verändert hat. Das heißt, wenn man vorher genau weiß, wie der Yorke-Effekt ausgesehen hat, bevor der Einschlag war, und man misst ihn nachher, dann könnte man da etwas genauere Schätzungen machen, was denn eine Veränderung der Oberfläche denn für den Yorke-Effekt ausmacht und somit die Modelle für den Yorke-Effekt etwas verbessern. Okay, gut, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das wäre ein guter Nebeneffekt, ja. Dann sehe ich hier noch am Schluss, gab es noch so ein paar so Public Outreach Sachen, irgendwie International Neo Education and Public Outreach Name an Asteroid Campaign. Es gibt ja jetzt am 30. Juni, glaube ich, diesen International Asteroid Day, der von dieser, glaube ich, dieser B612 Foundation, also dieser privaten Organisation, die irgendwie Asteroiden, Öffentlichkeitsarbeit macht und Studien zur Asteroidenabwehr. Hingen die da irgendwie auch irgendwie mit drin? War das Thema irgendwie der Internationale Tag der Asteroiden? War das da irgendwie auch bei der Konferenz irgendwie ein Thema oder ist das irgendwie was nebenher läuft? Also die Öffentlichkeitsarbeit für diese Konferenz wurde eigentlich meistens von der ESA gemacht. Diese Foundation hat bei JPL mal angefragt, ob die Leute da irgendwie so Notfallpläne hätten und so solche Szenarien mal durchspielen könnten. Also da hat es vom JPL Studien gegeben, die von dieser Foundation finanziert worden sind. Was die jetzt genau machen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe da, glaube ich, keinen Vortrag von denen gesehen. Was nicht heißt, dass es keinen gegeben hat. Das hat nur geheißen, dass ich da gerade nicht da war. Aber die sind noch im Spielen, soweit ich weiß. Also die möchten auch eventuell selber ein Teleskop raufschicken, soweit ich das mitbekommen habe. Das eben dazu auch dienen soll, also in Weltraummission quasi, die dazu dienen soll, dass man die Asteroiden ein bisschen besser aufspüren kann. Ob das tatsächlich funktioniert und ob ihre Mission da wirklich viel Sinn macht, ist auch noch etwas umstritten. Hat ein paar Kollegen gegeben, die da etwas skeptisch waren. Aber ich würde sagen, alles, was irgendwie hilft, ist gut. und ist auf jeden Fall unterstützenswert. Ich lese ja im Programm von der Konferenz immer irgendwas von Nuclear Standoff. Ist das dieses wir sprengen den mit Atombomben in die Luft oder ist das irgendwas anderes? Ja, das ist mit Atombomben. Und zwar gibt's da mehr oder weniger auch mehrere Möglichkeiten, wie man den Asteroid mit Atombomben loswerden könnte. Das eine ist eben, man versucht den zu pulverisieren. Aber da hat man eben das Problem, dass das sehr, sehr schwierig ist, sich das wirklich überzeugend von den Leuten präsentieren zu lassen, weil es gibt ja diesen Nuclear Test Ban Treaty, der sagt, man darf das eigentlich nicht mehr ausprobieren. Man darf auch keine Massenvernichtungswaffen im Weltraum, oder man sollte keine Massenvernichtungswaffen im Weltraum stationieren. Ja, das ist ja ein Outer Space Treaty. Also hat man irgendwie Schwierigkeiten, das, sage ich ja mal, gut zu verkaufen und so zu tun, als ob man eh wüsste, was man da tut. Was etwas besser funktioniert, sind die Ablenkungssimulationen, die da gemacht werden. Nämlich funktioniert das wie folgt. Man zündet einen Nuklearsprengkopf nicht direkt am Asteroiden, sondern nur in der Nähe vom Asteroiden. Und durch die Strahlung wird etwas von der Oberfläche des Asteroiden verdampft. Und dieser Dampf, der schiebt quasi den Asteroiden in eine Richtung. Also man kann sich das so vorstellen, man heizt eine Seite vom Asteroiden auf und der Dampf, der quasi vom Asteroiden dann wegströmt, der schiebt den Asteroiden mehr oder weniger gemächlich aus seiner derzeitigen Umlaufbahn in eine andere Umlaufbahn. Okay, aber wie gesagt, das wird sich vermutlich schwer in der Realität testen lassen, weil sich da jede Menge Leute vermutlich drüber aufregen, wenn irgendjemand sowas probiert. Das würde ich annehmen, ja. Hast du auch einen Vortrag gehalten? Ja, ich habe auch einen Vortrag gehalten. Dann erzähl mal. Ja, also ich arbeite ja gerade noch am Observatoire de Paris, also im Paris-Observatorium, im Zuge des NEO-SHIELD-Projekts. Und zwar ist dieses Projekt gesponsert von der Europäischen Kommission mit dem Auftrag, dass auch Europa sich mal überlegt, was denn in einem Ernstfall Asteroideneinschlag auf der Erde zu machen wäre. Und was wir eben in diesem Projekt speziell behandelt haben, sind genau diese Fälle, die notwendig sind, wenn man quasi wissen möchte, wie so eine Deflektion tatsächlich funktioniert in der Praxis, dann muss man das in der Praxis ausprobieren. Ja, man kann zwar Simulationen machen und man kann sich das sehr, sehr gut überlegen, aber wenn man es nicht einmal zumindest vorher ausprobiert hat, dann sieht es wahrscheinlich im Ernstfall eher nicht so gut aus. Und wir haben eben beschlossen, wir fokussieren uns wirklich darauf, dass wir uns ganz genau überlegen, wie kann man so eine Demonstrationsmission möglichst kostengünstig durchführen, wie kann man das möglichst sicher durchführen, weil das Letzte, was man möchte, ist, man macht eine Demonstration, dass man einen Asteroiden ablenkt und etwas später erfährt man dann, dass dieser abgelenkte Asteroid erst recht mit der Erde kollidiert. Das wäre ganz, ganz schlecht. Allerdings. Und das war genau das, worüber ich vorgetragen habe. Also diese nennt sich ganz fancy Post-Mitigation Impact Risk Assessment. Also wie man die Welt nicht zerstört quasi. Völlig richtig. Ja. Wie man nicht unabsichtlich einen Asteroiden auf die Erde bringt. Und das haben wir eben für da hat es eine Kollaboration auch mit der Industrie gegeben. Die haben sehr, sehr gute Rechner, wie man so Demonstrationsmissionen starten kann, wann man die startet, wann die genau am Asteroid einschlagen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns diese Szenarios, die da vorgeschlagen haben, angeschaut und berechnet, wo würde denn der Asteroid, sagen wir mal 100 Jahre später, in Bezug auf die Erde hinkommen. Ja, und denn da hat es einige Szenarios gegeben, wo wirklich der Asteroid etwas näher zur Erde gerückt worden wäre, wenn die da tatsächlich durchgeführt worden wären, und die haben wir dann von vornherein ausschließen können. Das will ich hoffen. Und aber das ist jetzt nur theoretisch. Also das ist jetzt quasi der Vorplanung für eine hypothetische Mission, aber keine konkrete Planung für die konkrete Mission. Genau, die konkrete Planung für die konkreten Missionen, die werden jetzt erst durchgeführt, und wir werden das auch für die AIDA-Mission wahrscheinlich machen. Also diese Post-Mitigation Impact Risk Assessments, sprich, dass man auch bei der AIDA-Mission völlig sicher ist, dass wenn man so einen Impactor auf diesen Doppelasteroiden draufschickt, dass der nicht irgendwie näher zur Erde kommt. Gut, aber AIDA, das Ding ist ja weit weg, oder? Ist relativ weit weg, ja. Aber man muss auch, also es sollte in aller Wahrscheinlichkeit danach nichts passieren, aber es ist immer besser, wenn man sich das vorher anschaut, weil... Ja. Ja. Sehr schön. Die nächste Konferenz ist dann 2017, oder? Ja, genau. Steht schon fest, wo die ist? Wenn es feststeht, dann weiß ich es nicht. Also, tut mir leid, aber ich glaube, das wurde schon angekündigt, aber ich habe das irgendwie verschlafen. Okay, ich werde es immer merken. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal irgendwie dahin zu kommen. Weil das selbst, wenn ich sehe, diesmal habe ich zwar vorher gewusst, dass die stattfindet, aber ich war dann selbst irgendwie gerade zu der Woche irgendwie verhindert. Abgesehen davon, Gott, das kostet ja wieder viel Konferenzgebühr und so weiter, die ich mir irgendwie so als Privatmensch mittlerweile eh kaum noch leisten kann. Aber wer weiß, vielleicht bin ich in 2 Jahren ja reich und dann kann ich auch mal hingehen und mir das wieder aus nächster Nähe anhören. Du bist jetzt noch in Paris oder warst du schon neuen Auftrag zur Weltrettung? Ja, also ich bin noch in Paris. Es gibt nämlich ein Nachfolgeprojekt zu diesem Neo-Shield-Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Und die Leute aus Paris haben mich nicht gehen lassen wollen. Ich wollte auch nicht weg. Hat sich gut getroffen. Also jetzt werde ich noch zumindest 1 Jahr in Paris sicher verweilen. Na wunderbar, dann pass gut auf die Welt und die Asteroiden auf. Danke. Ich werde es versuchen, ja.